Alltagschinesisch. In der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语. Meiri汉语. Hallo zusammen, willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Ihre Gastgeberin Xiao Lan. 大家好, ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir uns mit Ausdrücken rund um das Verabschieden beschäftigt. Wiederholen wir doch kurz das Wichtigste. Gut, ich kann mich leider nicht mehr ganz daran erinnern, wie man auf Chinesisch sagt, es ist schon spät, wir sollten gehen. Es heißt, 时间不早了,我们该走了. Okay, 时间不早了,我们该走了. 时间 heißt Zeit. 时间 不早了 heißt schon spät. 不早了 我们 wir 我们 该走了 sollten gehen. 该走了 时间不早了 我们该走了 时间不早了 Es ist schon spät, wir sollten gehen. Und wie heißt gleich wieder auf Wiedersehen auf Chinesisch? 再见. Genau, und pass auf dich auf. Ich glaube, das heißt 多保重 oder 保重, richtig? Richtig. Und der letzte Ausdruck, wie sagen die Chinesen, wir bleiben in Verbindung? Ich glaube, das heißt 保持联系. 保持 heißt aufrechterhalten. Gutes Gedächtnis. Danke, Xiaolan. Weiter geht es mit unserer heutigen Lektion. 你能帮我一个忙吗? 当然可以. 能帮我照张相吗? 我能帮助你吗? 你能帮我一个忙吗? 当然可以. 能帮我照张相吗? 我能帮助你吗? Es gibt viele Situationen, sei es im Supermarkt, in der Bank oder im Restaurant, denen man manchmal jemanden um Hilfe fragt. Auf Deutsch sagt dann, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Wie lautet denn die chinesische Entsprechung dazu? Man sagt, 你能帮我一个忙吗? Der Satz ist vielleicht etwas zu lang, ich komme nicht so ganz mit. Kannst du den Satz bitte in einzelne Abschnitte aufteilen? Natürlich, es beginnt mit 你, das heißt du. 你. Als nächstes folgt 能, das bedeutet können oder vermögen. 能. Der dritte Teil lautet 帮我, das heißt mir helfen. 帮我. 帮 heißt helfen. 帮. Und 我 heißt mir. 我. 帮我, mir helfen. 帮我. Dann kommt 一个, das bedeutet eins. 一个. Vergiss nicht, dass I eins heißt und ge ein Zählwort ist. 一个. Eins. Richtig. Mang heißt Hilfe oder Gefallen. Mang. Mang. Und ma am Ende bedeutet auf eine Frage hin. Ma. Hören wir uns den Satz noch einmal an, diesmal etwas langsamer gesprochen. 你能帮我一个忙吗? 你能帮我一个忙吗? Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Sehr gut. In der folgenden Unterhaltung bittet Lili ihren Kollegen um einen Gefallen. Achten Sie bitte auf ihre Fragestellung. 你能帮我一个忙吗? 当然可以. Wie sagt man also, kannst du mir bitte einen Gefallen tun auf Chinesisch? 你能帮我一个忙吗? Sehr gut. Nun, wenn die Antwort lautet natürlich, dann kann man auf Chinesisch zum Beispiel Folgendes sagen. 当然可以。 当然可以。 当然 bedeutet natürlich. 当然。 可以 heißt können oder fähig sein, etwas zu tun. 可以。 当然可以。 当然可以。Natürlich. Weißt du, Schaulein, ich gehe gerne in einen Park, um mich etwas zu erholen. Und manchmal brauche ich dabei von jemandem Hilfe, um ein Foto von mir zu machen. Wie fragt man danach auf Chinesisch? Du kannst zum Beispiel Folgendes sagen. 能帮我照张相吗？ 能帮我照张相吗？ 能 bedeutet können. 能 帮 heißt wiederum helfen. 帮 我 mir. 我 照相 heißt ein Foto machen. 照相 Bitte beachten Sie, dass wir hier im Chinesischen ein Zählwort einfügen. Das Zählwort lautet in diesem Fall Zhang. Zhang. Ein Foto machen heißt also auf Chinesisch Zhao Zhang Xiang. Zhao Zhang Xiang. Ma am Schluss ist wieder ein Partikel. Ma. Kannst du mir helfen, ein Foto zu machen? Neng bang wo zhao zhang xiang ma? 能帮我照张相吗? Okay, hören wir uns nun den zweiten Dialog an. 能帮我照张相吗? 没问题。 Ich verstehe, Xiaolan. Ich glaube, manchmal ist es einfach nötig, dass Menschen ihre Hilfe anbieten. Auf Deutsch ist das relativ einfach. Wir sagen, kann ich dir helfen? Und wie sagt man das auf Chinesisch? Du kannst sagen, 我能帮助你吗? 我能帮助你吗? 我, ich. 我 能, können. 能 帮助 heißt helfen. 帮助 你, dir. 你 ma ist hier wieder ein Partikel ohne spezielle Bedeutung für den Satzinhalt. Ma. Kann ich dir helfen? 我能帮助你吗? 我能帮助你吗? Hören wir uns nun dazu den dritten Dialog an. 我能帮助你吗? 我的相机不见了。 别着急,我帮助你找。 你真好,谢谢。 Schön, bevor wir uns die Hinweise zur chinesischen Kultur anhören, lassen Sie uns noch die ganze Unterhaltung wiederholen. 你能帮我一个忙吗? 当然可以。 能帮我照张相吗? 没问题。 我能帮助你吗? 我的相机不见了。 别着急,我帮助你找。 你真好,谢谢。 Und nun ist es Zeit für unsere Hinweise zur chinesischen Kultur.Nachbarn sind in China ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Beziehungen. So vermitteln Nachbarn oft bei kleineren Streitigkeiten und kümmern sich um die Kinder, wenn ihre Eltern berufstätig sind. Solch ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis gibt es vor allem in den alten, einstöckigen Wohnvierteln. Da aber mehr und mehr Menschen in Apartments in Hochhäusern ziehen, wird es zunehmend schwieriger, seine Nachbarn auch wirklich kennenzulernen. Viele Leute, vor allem ältere Mitbürger, finden daher, dass die zwischenmenschlichen Beziehungen heutzutage nicht mehr so eng sind wie früher. Mittlerweile hat sich jedoch eine neue Art der Kommunikation herausgebildet. Viele Menschen kommunizieren heute über das Internet und tauschen in einem lokalen Netzwerk Informationen aus. Nun, das war's schon wieder fast für heute. Wie immer haben wir am Schluss noch ein kleines Quiz für Sie. Wie sagt man, kannst du mir bitte einen Gefallen tun auf Chinesisch? Falls Sie die Antwort wissen, schreiben Sie uns doch einfach eine E-Mail an ger@cri.com.cn. Für mehr Informationen besuchen Sie doch bitte auch unsere Webseite unter german.cri.cn. Bis zum nächsten Mal. 再见。 再见。